Ich bin eingeladen worden zu einem Vortrag über soziologischen Positivismus. Das klingt erstmal sehr sozialphilosophisch, theoretisch. Und für alle diejenigen, die sich damit irgendwie mal befasst haben, gilt natürlich auch, es ist eigentlich eine Tautologie. Soziologie ist von der Begründung her Positivismus. Damit deutlich wird, worüber wir hier reden und mit welchem Erkenntnisinteresse, lese ich jetzt mal zwei Texte vor. Das ist das Einzige, was ich hier vorlese. Und zwar sind das zwei Texte von Professoren, die es mal in Frankfurt in frühen Jahren gab. Das eine ist ein Text von Karl Otto Hondrich. Und zwar hat er am Vorabend, das ist alles schon lange her, vor 30 Jahren bei der Fahrt zum 26. Deutschen Soziologentag, hieß das damals, in Düsseldorf einen kleinen Text gemacht. Und der geht ungefähr so mit der Fantasie los, dass er im Intercity sitzt und neben ihm sitzt jemand und bekommt raus, dass es ein Soziologieprofessor ist und fragt ihn dann nun, was sagt die Soziologie dazu? Und das ist eine alte Frage mit einer alten Antwort. Was sagt die Soziologie dazu? Zum Zusammenbruch der sozialistischen Staatenwelt 1992, zum Aufleben von Nationalismus und religiösen Bewegungen, zu den Kriegen im Orient, am Horn von Afrika und jetzt in Europa, zu brennenden Städten, zu brennenden Asylantenheimen in Hoyerswerda, in Rostock, überall in Deutschland. Was sagt die Soziologie dazu? Er geht dann die verschiedenen Soziologenschulen durch. Das war damals vor allen Dingen Habermas und Luhmann und der Linguistikturn und ähnliches, die Kommunikationstheorie der Gesellschaft. Was sagt die dazu? Er fasst es so zusammen, was immer man den verschiedenen Soziologenschulen an Erkenntnissen abgewinnen kann, am Ende stünde Ernüchterung. Sie haben zu dem, was die Welt heute bewegt, nichts zu sagen. Krieg und Gewalt, Völker und Nationen, die leidenschaftlichen Wir-Gefühle von Wertgemeinschaften kommen in ihnen nicht vor. Die Frage nach den Triebkräften der Sozialität haben wir Soziologen durch die nach Kommunikation ersetzt. Und unsere großen Theorien orientieren sich mehr am Selbstbild von Gesellschaften, als an dem, was es ausblendet. Das ist natürlich für Deutschland besonders interessant. Und deshalb fährt er so fort, ein neues Selbstbild zu gewinnen. Diese Aufgabe stellt sich für die deutsche Gesellschaft so radikal wie für keine andere. Von keiner anderen wurde der Bruch mit der Vergangenheit so bewusst vollzogen, der neue Identitätsentwurf so bewusst auf die Zukunft ausgerichtet, politische Entmachtung so erfolgreich in Prosperität umgesetzt und so weiter. Und es geht dann vor allen Dingen darum, was verdrängt wurde oder systematisch vergessen ist. Im Zuge der Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit und politischer Gleichheit und so weiter werden die negative Dominanz, Ungerechtigkeit, Krieg, Vorurteile, kollektive Zwänge, insbesondere der Nationalismus, kurz die Schreckensbilder der Vergangenheit, verschwinden. Und es geht vor allen Dingen hier um die Verdrängung des Nationalsozialismus in Deutschland. Wenn man zu der Zeit, es gab ja noch Bücher, nachlesen konnte in alten Büchern, aus Frankfurt, der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor Adorno, dann geht es dort genau um das, was Hondrich sagt, was zu der Zeit in der deutschen Soziologie zu der Zeit und immer schon nach 1945, man braucht bloß an den ersten Soziologentag 1946 in Frankfurt am Main denken, was dort verdrängt wird. Und zwar ist das Thema der Dialektik der Aufklärung die Aufklärung der Barbarei. Oder genau genommen, sagen Horkheimer und Adorno 1944 in dem Buch, es geht ihnen um die Frage, warum die Menschheit statt in einen wahrhaft humanen Zustand, zu solchem Zustand fortzuschreiten, in Barbarei versinkt. Und sie versuchen es zu erklären, aufzuklären durch den Prozess einer Selbstzerstörung der Aufklärung. Das heißt, durch den Fortschritt eines mythologischen Weltbildes, in dem Natur, Gesellschaft wesentlich eins sind und alles von Göttern durchdrungen ist, zu einer Aufklärung, in der nicht Götter herrschen, sondern die Vernunft, und diese Aufklärung, diese Herrschaft der Vernunft umschlägt in einen neuen Mythos dessen, schreiben sie, was der Fall ist im Positivismus. So gesehen ist kritische Theorie material vor allen Dingen eine Kritik der Barbarei und des Nationalsozialismus, nicht nur der Genese, sondern auch der späteren Verdrängung und philosophisch Positivismuskritik. Und wenn ich jetzt über soziologischen Positivismus spreche, dann geht es genau um diese Frage. Das muss man im Hinterkopf haben. Dann bin ich eingeladen worden mit dem Hinweis, dass dies eine Veranstaltung ist für Erstsemester, für Studienanfängerinnen. Deshalb mache ich es auch, versuche ich, mal mit einfachen Dingen zu beginnen. Wenn man über soziologischen Positivismus spricht oder Soziologie studiert, hat man ja das Recht zu erfahren, was das eigentlich ist, Soziologie. Und dann gibt es die schöne Übersetzung, dass es die Wissenschaft ist vom Logos der Sozietas. Also als Wort ungeheuer griechisch, lateinisch, ganz furchtbar. Societas ist hier nicht communitas, sondern es geht um die Gesellschaft und das verweist schon darauf, was Ferdinand Tönnies mal gesagt hat, ist ein Drittstandesbegriff der Französischen Revolution. Es geht nicht um Gemeinschaft, sondern um Gesellschaft. Und Gesellschaft unterscheidet sich von der Gemeinschaft dadurch, dass die Gemeinschaft zu der Zeit und auch am Ende des 19. Jahrhunderts immer eine Abstammungsgemeinschaft ist, gemeinsam bewohnter Boden, gemeinsame Abstammung, Blut und gemeinsame Tradition. Das ist das, was nachher in den Nationalsozialismus mündet. Societas ist der Versuch, eine Gesellschaft zu konstruieren aus einem rationalen und bewussten gemeinsamen Willen durch Gesellschaftsvertrag. Also hat eine ganz andere rationale Begründung, eine Vernunftbegründung als die Gemeinschaft. Das ist also die Societas. Mit dem Logos der Societas ist es also, das kann man eigentlich gar nicht übersetzen, das Wort. Logos ist, kann man nicht übersetzen als Logik, sondern das kommt aus der griechischen Philosophie und taucht dann auch in der Bibel, in der griechischen Fassung wieder auf. Das fällt mir am leichtesten, das zu erklären. Am Anfang des Buches Johannes steht, am Anfang war das Wort, in der griechischen Fassung, am Anfang war der Logos. Und das ist nicht nur das Wort, sondern das ist eine sinnlich, übersinnlich, welterschaffende Kraft. Anders kann man das nicht übersetzen. Griechische Begriffe lassen sich in eine neue Sprache kaum sowieso übersetzen. Aber es geht um die Gesetze gewissermaßen der Welt bei der Soziologie. Das Zweite ist, was man sich im ersten Anlauf unter Positivismus vorstellen kann. Der Begründer des Positivismus im engeren Sinne ist Auguste Comte. Der hat gelebt 1798 und ist gestorben 1847, und seine Hauptschriften sind erschienen zwischen 1830 und 1854, also frühes 19. Jahrhundert, mittleres ungefähr. Es gibt einen Text, der ist ganz empfehlenswert, wenn man Comte lesen will, außer seinen 6 Bänden über den Geist des Positivismus und seinen 4 Bänden über die positive Politik. Das ist die Rede über den Geist des Positivismus. Das ist übersichtlich. Das sind gut 100 Seiten, und da ist die Lehre auch gut zusammengefasst. Und da findet man dann auch von ihm zusammengefasst, was positiv heißt. Nämlich das Tatsächliche im Unterschied zum Eingebildeten. Das Nützliche im Unterschied zum Müßigen. Die Gewissheit im Unterschied zum Zweifel. Das Gewisse im Unterschied zum Ungewissen. Das Positive natürlich im Unterschied zum Negativen. Das Organisieren im Unterschied zum Zerstören. Und seitdem ist man gewohnt, Kritik mit zerstörerisch und herabsetzend gleichzusetzen. Das ist vielleicht für die ganze Reihe hier auch nicht ganz uninteressant, dass das eine positivistische, gewissermaßen ein positivistisches Vorurteil ist. Und die Wissenschaft, die auf das Tatsächliche, auf das Wissen von Tatsachen gestellt ist und sich dem annähert, ist die Soziologie. Das ist die höchste Wissenschaft des Positivismus. Und nun ist eine Frage, die bei Comte außerordentlich wichtig ist und die ich nachher wieder aufnehme: Gibt es Tatsachen? Und die Antwort ist nein. Es gibt keine. Weil die Vorstellung von Tatsachen, die man hat, ist, dass man sagt, dies und dies ist so und so, an sich selbst. Also gewissermaßen das kantische Denken an sich. Und davon kann niemand wissen, sondern nur immer vermittelt, sagt Comte, auch nur durch das Subjekt, nur durch Begriffe und nur durch Theorien. Und ohne eine Theorie könnte man nicht mal die einfachste Tatsache benennen. Sodass das Ziel eigentlich ist, die Theorien den Tatsachen immer weiter anzunähern, bis man irgendwann keine Theorie mehr benötigt. Aber eine Tatsache an sich gibt es nicht. Das ist vielleicht ganz wichtig, also wenn man heute in Massenmedien guckt, um es mal trivial zu machen, findet man ja immer die schöne Unterscheidung zwischen Nachricht und dem Kommentar. Das eine geht mit dem Anspruch zusammen, wir berichten die Tatsachen so, wie sie sind, und der Kommentar sagt eine Meinung dazu. Man kann das so oder so bewerten, aber an den Tatsachen lässt sich nicht rütteln. Das ist die Fiktion, dass es Tatsachen gibt, die nicht einmal der Begründer der Philosophie von Tatsachen hat. Und nicht einmal auch im weiteren Verlauf des Positivismus denkt irgendein Philosoph, der den Positivismus vertritt, dass es Tatsachen gibt, die man ohne subjektive Zutat, ohne Theorie, ohne Begriffe haben kann, sodass es dies einfach nicht gibt. Es ist eine, wenn man so will, Erkenntnisutopie des Positivismus. Ich werde jetzt versuchen, mal das, was Positivismus ist, in weiteren 4 oder 5 Schritten zu erklären. Und zwar einmal nach dem Entstehungszusammenhang des Positivismus, in Frankreich, es ist Französisch. Dann nach den Hauptlehren, die man bei Kant findet, und der logischen Struktur. Dann nach den Folgen, den nicht nur theoretischen, sondern auch vor allen Dingen praktischen Folgen dieser Positivismus hat. Und dann muss man natürlich, wenn man in Frankfurt ist, über den Positivismusstreit in der deutschen Soziologie reden. Der ist mittlerweile 61 Jahre her. Und vielleicht noch ein wenig über das, was danach kommt. Ich hoffe, die Stimme macht das. Bahnfahrt mit Maske ist nicht stimmfreundlich. Die Entstehungsgeschichte dieses Positivismus, es ist eine Reaktion auf die Französische Revolution. Und eine Reaktion auf etwas, was in der Sozialphilosophie verschiedene Konsequenzen hatte, unter anderem den Positivismus. Das Grundproblem ist das, dass wenn man in die Französische Revolution guckt, man innerhalb von 5 Jahren einen Umschlag hat. Von der Menschenrechtserklärung von 1789, der großen Feier, dass nun die Herrschaft der Vernunft, das Zeitalter der Vernunft begonnen hat, und 4 Jahre später schon der Terror erklärt wird im Namen der Vernunft, und 5 Jahre später der Terror gefeiert wird als großer Terror. Und zwar zusammen damit, dass in Notre-Dame ein Tedeum der Vernunft gelesen wird. Die Vernunft als vergöttlichtes, höchstes Wesen. Genau genommen geht es dann etwas mehr im Einzelnen darum und auch mit Verweis auf das, was ich vorhin über die Dialektik der Aufklärung gesagt habe, dass die Französische Revolution nach der amerikanischen wirklich einen welthistorischen Schritt bedeutet. In dieser Erklärung der Herrschaft der Vernunft. Man hatte bis 1789 in Frankreich trotz der niederländischen Revolte im 17. Jahrhundert und den englischen Revolten und der Glorious Revolution immer noch die Idee einer metaphysischen Welt. Das heißt, einer Welt, in der mit der Terminologie dieser Zeit gesprochen, die Welt der Natur und die gesellschaftliche Welt wesentlich eins in Gott sind. Und dass die Natur göttlich ist, ebenso wie die Gesellschaft Ausdruck eines göttlichen Willens und die Politik auch. Der Ausdruck dessen, dass dies eins ist, Gesellschaft und Natur, kann man sehen, dass bis 1700 in England, dem fortgeschrittensten Land in der bürgerlichen Ökonomie, bis 1720, 1750 die Vorstellung war, dass ein bestimmter Stoff, nämlich die Edelmetalle, gleichzeitig Darstellung seien eines gesellschaftlichen Reichtums. Ein bestimmter Naturstoff identisch ist mit, bei Thomas Hobbes 1651 ist das ganz klar ausgedrückt und bei seinen englischen Zeitgenossen auch, dass Silber und Gold, was so aus Amerika reichlich herbeigebracht wird, per se als Naturstoff gesellschaftlicher Reichtum sind. Und dass es vor allen Dingen darauf ankommt, sich an Silber und Gold zu bereichern. Und zwar dadurch, dass man in einem ungleichen Tausch an sich wertlose Ware hingibt und dafür diesen Naturstoff erhält. Also eine Welt auch der Ungleichheit und der durch den Handelskapitalismus systematisierten Ausbeute. die politisch ihren Ausdruck hat bei Thomas Hobbes im Leviathan. Der Leviathan ist der Herrscher, in dem die Rationalität der göttlichen Schöpfung zur Person wird und in seiner Person dieses Reich, das er beherrscht, identisch ist. Er ist gewissermaßen die Identität über allem. Weshalb er den Bischofsstab hat und das Schwert und mit Schwert und Bischofsstab diese rationale Politikökonomie den Handelskapitalismus und rationalen Absolutismus repräsentiert. Hegel nennt das objektiven Dogmatismus, Metaphysik. Die Sachen selbst sind göttlich, die Natur ist göttlich, die Gesellschaft, Politik, alles. Die Aufklärung in England, in Schottland und eben auch in Frankreich zerreißt diesen Schleier und setzt an die Stelle Gottes die Vernunft. Das heißt, es wird hier zum ersten Mal unterschieden zwischen der Welt der Natur und der gesellschaftlichen Welt. Und die gesellschaftliche Welt verselbstständigt gegen die Welt der Natur ist so etwas wie ein übersinnliches, in Frankreich heißt es höchstes Wesen. Kein Gott, sondern die Vernunft, aber die angebetet werden kann, weshalb der Vordenker der Französischen Revolution, Jean-Jacques Rousseau, 1762 auch sagt, was zu dieser bürgerlichen Revolution gehört, ist eine bürgerliche Theologie, eine bürgerliche Religion, eine Religion der Vernunft. Diese herrschende Vernunft ist deshalb herrschend, weil sie über die Menschen herrscht und ihnen gegenüber verselbstständigt ist und ihnen gegenüber ein unbewusstes Allgemeines ist. Das heißt, es ist eine Vernunft, die als Vernunft gesellschaftlich unbewusst herrscht. Das ist klingt paradox, das ist aber die Grundidee. Und dieses unbewusst herrschende Allgemeine wird verschieden ausgedrückt. Einige Ausdrücke sind bekannt, andere nicht. Dass man von einem Être Suprême spricht, in Frankreich ist eher nicht bekannt, das höchste Wesen ins Deutsche übersetzt. Aber die Adam Smith'sche Invisible Hand ist, glaube ich, allgemein bekannt, oder die Volonté Générale von Jean-Jacques Rousseau oder von Immanuel Kant und Hegel, die zweite übersinnliche Natur, die dort herrscht, als ein herrschendes, unbewusstes, aber vernünftiges. Und unter dieser Herrschaft sind alle Menschen gleich an Rechten. Sie sind deshalb, weil sie einander gleich an Rechten sind, auch als Menschen frei, nach liberaler Idee. Weil alle gleich und frei sind, ist nicht nur ein Mensch oder einige Menschen, sondern alle Menschen, betont Hegel, frei, Kosmopolitismus. Und es herrscht hier ein allgemeines Interesse oder bei Adam Smith heißt es der Wohlstand der Nationen, aller Nationen und nicht nur einiger. In diesem Sinne ist diese Idee der Herrschaft der Vernunft eine theoretische und vor allen Dingen eine praktisch revolutionäre Idee, die die Französische Revolution leitet. Der Umschlag, der die Zeitgenossen dann also mindestens irritiert und in Europa auch praktisch außerordentlich folgenreich ist, liegt daran, dass diese herrschende, unbewusst allgemeine Vernunft so ist, dass auf die Frage, wer sagt denn, was vernünftig ist, die Antwort ist niemand. Keine einzelne Person. sondern durch allgemeine Aufklärung nähert sich die Menschheit dem an. Und bei Kant ist das nur eine regulative Idee, der man sich ins Unendliche annähern kann, ohne je hinzukommen. Das heißt, das ist die Voraussetzung, hinter die man nicht zurückgehen kann und die man gewissermaßen durch eine bürgerliche Religion anerkennen muss, als einen neuen Dogmatismus. Hegel sagt dann, an die Stelle des Objektiven der Metaphysik tritt der subjektive Dogmatismus der Vernunft. Und bei Hegel kann man das sehr schön nachlesen. Dieser subjektive Dogmatismus, ins Praktische gewendet, ist der Terror. Das heißt, bei jedem Dogmatismus ist immer nur die Frage, wer ist in der kollektiven Meinung und wer nicht. Es ist eine Setzung von Freund und Feind, und Feind, der Feind ist zu liquidieren. Und das passiert hier in der Französischen Revolution, besonders folgenreich in der Phase der Jakobiner, das heißt der Herrschaft von Robespierre. Und der größte Philosoph, auf den sich Robespierre beruft, ist Jean-Jacques Rousseau. Also wer mal den Contrat Social, den Gesellschaftsvertrag von Rousseau, gelesen hat, da ist es sehr ratsam, diesen Umschlag von Aufklärung und von Vernunftutopie in Terror dabei im Kopf zu behalten, inwiefern in dieser Lehre der Terror schon enthalten ist. Das ist die Konsequenz, die Robespierre daraus zieht. Aus diesem Umschlag von Vernunft-Utopie, einer vernünftig allgemeinen Weltgesellschaft, danach hat sich nachher ja auch der Völkerbund benannt, nach der kantischen Version, gibt es verschiedene Reaktionen in Europa, in der Sozialphilosophie und dann eben auch in der politischen Ordnung. Die erste Reaktion ist in England Edmund Burke, 1790, Reflexion über die Französische Revolution. Der merkt, dass es in London die ersten Revolutionsgesellschaften gibt, Anhänger der Französischen Revolution, und dagegen die Lehre der Restauration, das heißt eine Apologie des alten Regimes, des Ancien Regime, formuliert, 1790. Dann gibt es viel folgenreicher in Deutschland die historische Schule des Rechts, Friedrich Karl von Savigny, 1814, über den Beruf der Jurisprudenz. Und 1814, 1815 sind die Jahre des Wiener Kongresses und der Neuordnung Europas nach der Niederlage des napoleonischen Frankreichs und der Französischen Revolution. Und es geht um die praktische Herstellung der Restauration. Und Herr von Savigny ist ein Vordenker in Deutschland dieser Restauration. Und zwar besteht sie vor allen Dingen darin, dass an die Stelle der Vernunft eine allgemeine gesellschaftliche, ökonomische und politische Irrationalität tritt. Das Zauberwort von Savigny 1814, das geht bis weit ins 20. Jahrhundert, ist organisch. Das Recht schreitet organisch voran. Die deutsche Gemeinschaft ist eine organische Gemeinschaft, sie hat eine organische Geschichte, ihre Tradition ist organisch, es ist eine organische Welt. Organisch ist einfach eine Metapher dafür, dass es unbegreiflich ist und auch durch keine Vernunftaufklärung zu Bewusstsein zu bringen ist. Man hat sich anzupassen. Es ist wie eine Apologie einer konformistischen Gesellschaft, die nach innen ebenso konformistisch ist, wie sich nach außen in einem Front-Feind-Verhältnis bewegt. Das ist die eine Reaktion. Und die ist auch für heute ganz interessant, weil Herr von Savigny immer zitiert wird vom Vordenker des Neoliberalismus, Friedrich August von Hayek, Das sind die Wurzeln des Neoliberalismus, diese Apologie gesellschaftlicher Irrationalität. Dann gibt es in Deutschland eine zweite Reaktion, das ist der nationale Liberalismus, der deshalb auch in den nationalen Sozialismus führt. Das muss man nicht dazu sagen, man kann einfach lesen, was zu Zeiten des Ersten Weltkrieges oder von den nationalsozialistischen Soziologen über Herrn Fichte gesagt wird, seine Reden an das deutsche Volk, 1808 berühmt, berüchtigt, das Urvolk ist das deutsche Volk, Blut, Boden, blinde Tradition, dies ist das wirkliche Urvolk und nicht das jüdische Volk. Weshalb er dann in seiner Schrift über die Französische Revolution auch sagt, den Juden ein Staatsbürgerrecht zu geben, geht nur dann, wenn man ihnen in einer Nacht allen die Köpfe abschnitte. Das meint er metaphorisch, aber offensichtlich auch ganz praktisch, weil es in der Französischen Revolution darum geht, den Juden nicht nur Menschenrechte, sondern auch Bürgerrechte zu geben, wogegen er sich ganz vehement richtet. Dann gibt es in Bezug auf die Französische Revolution die radikalisierte Aufklärung von Hegel und nachher von Marx. Bei Hegel heißt es, die Herrschaft der Vernunft als unbewusste Herrschaft einer ihrer selbst unbewussten Vernunft muss einer weiteren Aufklärung durch Dialektik unterzogen werden, die hinter die Voraussetzung dieser herrschenden Vernunft zurückgeht, ihre Genesis aufklärt und auf der anderen Seite ihre Verdinglichung zu den Verhältnissen. Und die letzte Reaktion, über die ich hier rede, ist Auguste Comte, die Rede über den Geist des Positivismus. Und zwar ist wichtig bei Comte, dass er im Unterschied zu den Apologeten der Restauration ein Anhänger der Revolution ist, aber ein Kritiker. Das heißt, ein Kritiker der Revolution, der die Verdienste dieser Revolution retten will, indem er über diese Revolution hinausgeht. Es ist also kein Edmund Burke auf Französisch und kein von Savigny auf Französisch und auch kein Johann Gottlieb Fichte auf Französisch. Der Positivismus von Comte, das ist der nächste Punkt, über den Positivismus von Comte lernt man immer zwei Dinge. Es gibt da zwei Gesetze. Das Drei-Stadien-Gesetz als Geschichtstheorie und dann heißt es noch, also sehr hochtrabend muss man sagen, das enzyklopädische Gesetz, was sich darauf bezieht, dass die Vordenker der Französischen Revolution, herausgegeben von D'Alembert und Diderot, ab 1750 eine Enzyklopädie herausgegeben haben. Das war ein wirklich anspruchsvolles Unterfangen, während das bei Comte also vergleichsweise dürftig ausfällt. Die Geschichtstheorie, das Drei-Stadien-Gesetz, Positivismus ist immer gewesen, fast immer gewesen, eine Geschichtstheorie. Und zwar aus dem Grunde, den ich vorhin angegeben habe. Die Erkenntnis-Utopie ist die Erkenntnis von Tatsachen, die man aber nicht hat, dem man sich lange annähern muss, sodass die ersten Theorien, die zu haben sind und die aufkommen, Theorien sind, die sich auf Tatsachen eben nicht stützen, die aber notwendig sind, damit man zu Tatsachen überhaupt kommen kann, weil man ohne Theorien über Sachverhalte gar nicht reden kann. Das Drei-Stadien-Gesetz unterscheidet drei Stadien, die kann man sich auch so merken. Es ist, sind verschiedene Titel, die er hat für das alte Regime in Frankreich, das bis 1789 herrscht, zweitens die Revolution und drittens die danach in Aussicht gestellte positivistische Gesellschaft, die es aber nicht gibt in der Zeit. Das erste Stadium nennt er das theologische oder fiktive Stadium, wo geglaubt wird, dass die gesamte Welt in Gott eins ist. Das metaphysische Stadium nennt er das Stadium der Revolution, in dem höchste Wesen angebetet werden. Das höchste Wesen, was vorher konstruiert ist. Während das Stadium des Ancien Regime das Stadium der Ordnung ist, ist das Stadium der Revolution das Stadium des Fortschritts. Aber es ist nur zerstörerisch. Weshalb es ein drittes Stadium geben muss, das Positive, in dem Ordnung und Fortschritt gleichermaßen vorhanden sind. Das ist Positivismus. Dieses positive Stadium bezeichnet er als Stadium nicht der Vernunft, sondern der Rationalität, in dem alles eins ist, aber nicht in Gott, sondern in einer naturwissenschaftlich-technischen Rationalität. Der Ort, an dem dies erdacht wird, ist in Paris, die École Polytechnique. Und da kann man schon erahnen, es ist ein Ingenieurgeist, aber nicht der Ingenieur hat eine Beherrschung der äußeren Natur, sondern der Gesellschaft. Gewissermaßen Sozialtechniker oder Sozialingenieure, so versteht man sich. Diese positivistische Gesellschaft ist ökonomisch beschrieben als Industriegesellschaft. Es geht nur um Naturbeherrschung, nicht als Kapitalismus, sondern Industriegesellschaft. Und politisch ist es eine technische Beherrschung der Gesellschaft, nicht Demokratie, sondern die Herrschaft von Technikern, Technokratie. Die logische Struktur dieser positivistischen Gesellschaft oder des Positivismus kann man recht eindeutig abgrenzen gegenüber dem, was vorher die Ideen der Aufklärung sind, des revolutionären Liberalismus. Es geht hier vor allen Dingen darum, dass die gesamte Welt als kausal-rational geeint vorgestellt ist. Immer wenn X, dann Y, gilt überall. Und daraus folgt, dass an die Stelle der Aufklärung über unbewusste Verhältnisse die Erklärung tritt. Y gegeben, man fragt nach X. Dass an die Stelle der Utopie die Prognose tritt. X ist gegeben, man fragt nach Y, was wird sein. Dass an die Stelle revolutionärer Praxis die Technik tritt. Man fragt also, mit welchen Mitteln X kann ich welchen Zustand, welchen Zweck Y verwirklichen. Dass an die Stelle von Freiheit die Notwendigkeit tritt. Dass an die Stelle der Moral dann die Werturteilsfreiheit tritt. Gegenüber Tatsachen, da spielen Moralfragen überhaupt keine Rolle. Man kann die oder die Meinung dazu haben. Man könnte auch sagen, an die Stelle von Moral tritt Sinn. Also eine gesellschaftliche Moral wird durch individualistischen Sinn ergänzt, ersetzt. Und an die Stelle von Gleichheit tritt Ungleichheit. Die Soziologie, die diese positivistische Gesellschaft konzipiert und auf deren Telos aufgebaut ist, nennt Auguste Comte zuerst soziale Physiologie und dann nennt er sie soziale Physik. Das ist ganz lange die Metapher für Soziologie. die Rede über den Geist des Positivismus kommt. Aber so lange ist das soziale Physik. Innerhalb dieser sozialen Physik ist alles technisch beherrschbar. Einfach alles nach der Idee. Aber das Ganze dieses kausal-rationalen Kosmos kann man nicht übersteigen, sodass es als Ganzes unerkennbar und irrational ist. Die Rationalität ist innerhalb dieses rationalen Kosmos von Mitteln und Zwecken, von Erklärung, von Prognose, Sehen heißt Voraussehen etc. Alles kann man technisch beherrschen, aber das Ganze ist unverrückbar, unerkennbar und einfach gegeben. Das heißt, Horkheimer und Adorno haben später gesagt, eine irrationale Rationalität. Das Ganze ist das Irrationale, aber unter der Voraussetzung ist alles technisch rational. Das zweite Gesetz, das enzyklopädische Gesetz des Positivismus, ordnet nun die Soziologie ein in die vorhandenen Wissenschaften. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Es gibt nur Mathematik und Physik. Und die Physik gibt es in verschiedenen Formen. Also es gibt eine unorganische Physik bei Kant, das ist die Astronomie und die Physik der Erde. Und es gibt, dazu gehört auch die Chemie, und es gibt eine organische Physik. Das ist die Biologie als Theorie des Individuums, also eine Vorstellung des Menschen als eines biologischen Wesens in der Gesellschaft. Und die höchste Form der organischen Physik ist die Soziologie, die als soziale Physik. Letzteres, beides ist ganz wichtig, weil Biologie und Soziologie sind zeitgleich entstanden. Das ist beides dieselbe Zeit, beides um 1810, 1820, 1830 und so weiter. Das sind die Ursprungsdaten von Biologie und Soziologie. Und die sind von vornherein, wenn man so will, wahlverwandt. Diese Idee einer Technokratie, einer technokratischen Herrschaft, setzt sich zu Zeiten von Kant nicht durch, obwohl er viele Anhänger hat und Kant sicher zu seiner Zeit wesentlich folgenreicher ist als Immanuel Kant, von Hegel und Marx ganz zu schweigen. Es ist außerordentlich folgenreich in praktischer Hinsicht. Die ersten, die diese Philosophie, Sozialphilosophie oder diese Idee einer positivistischen Gesellschaft versucht haben umzusetzen, sind ein Diktator in Mexiko, Porfirio Díaz, bis 1910, bis zur Mexikanischen Revolution. Und es ist im europäisch-asiatischen Bereich Kemal Atatürk ab 1823. Beides große Anhänger von Auguste Comte. Die Reformen von Atatürk sind ganz wesentlich geprägt durch Comte. Man will nicht sagen, da ist die Theorie zur Realität geworden, aber an der Theorie konnte sich Atatürk ein Selbstverständnis für die Modernisierung der Türkei dann bilden. Dann danach kommt die Krise von 1929-33. Und da wird dieser Positivismus von Kant wirklich folgenreich. Es geht um den Ausgang dieser großen Depression in den USA, nicht in Deutschland. In den USA beginnt die Politikökonomie von New Deal des Präsidenten Franklin Delano Roosevelt. Und die kann man relativ einfach erklären. Es geht darum, wie erklärt man diese große Depression und wie kommt man da heraus? Die Phänomene sind relativ eindeutig. Es gibt unglaublich viele Waren, die sind nicht zu verkaufen. Es gibt große Arbeitslosigkeit, Armut in den USA und anderswo. Und die Frage ist, wie erklärt man das? Mithilfe der sozialen Biologie und der sozialen Physik liegt es nahe, wenn die soziale Biologie noch vor der sozialen Physik in der Rangordnung ist, diese Krise zu erklären aus der Biologie, das heißt aus der Nachfrage oder aus dem Konsum. Und die Krise zu erklären als eine Krise des Unterverbrauchs, des Unterkonsums und zu sagen, würde man den Konsum steigern und ihn wieder ins Gleichgewicht bringen mit der Produktion, dann wäre die Krise überwunden. Das heißt, von vornherein wird hier nicht mehr geglaubt an den Automatismus der Marktkräfte, an die Invisible Hand oder ähnliches, sondern der Staat hat dies zu tun, einzugreifen. Und zwar innerhalb der USA durch Aufbau eines Wohlfahrtsstaates, um den Konsum zu steigern und nicht deshalb, weil man der Arbeiterschaft, mit der man da in Übereinstimmung ist, einen Gefallen zu tun, sondern um der Kapitalakkumulation willen. Es ist also ein reiner Populismus, die Forderung der reformistischen Arbeiterbewegung mit den Imperativen der Kapitalakkumulation in Übereinstimmung zu bringen, indem man den Konsum im Land durch den Wohlfahrtsstaat steigert. Dann hat das Ganze, das klingt soweit ganz sympathisch, vielleicht eine außenwirtschaftliche Seite. Man muss den Konsum außen steigern. Das heißt, die USA haben verschiedene Instrumente angewendet, unter anderem die Dollarabwertung und begrenzten Freihandel und das, was man später Entwicklungshilfe nannte, um außerhalb der USA die Nachfrage nach US-Waren zu steigern. Das heißt, was man brauchte, war ein Export von Produktion in Länder, in denen nicht Unterkonsum, sondern Überkonsum herrschte und die sich deshalb verschulden. Und das hat später dazu geführt, dass als dieses System verallgemeinert wurde, 1944 zum Bretton Woods-System, die Verschuldung von Entwicklungsländern, auch wenn dort extreme und absolute Armut herrscht, dass man sie interpretiert hat als Überkonsum und man durch eine Politik der verharmlosen sogenannten Austerität gepredigt hat, ihr müsst euren Konsum senken, was Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Auf dieser Grundlage beruht das Ganze. Die Interpretation als Unterkonsumptionskrise beruht auf der damals neuen Form, neuesten Gestalt des Positivismus, der positivistischen Geschichtsphilosophie, nämlich der Theorie sozialen Wandels von William Ogburn. Von 1922. Und dieser William Ogburn ist berufen worden vom Präsidenten vor Roosevelt, von Herbert Hoover, in eine Expertenkommission, die einen Bericht vorgelegt hat, der hieß dann Recent Social Trends in the US. Und da ging es um die Interpretation dieser großen Depression als ein Ungleichgewicht von Konsum und Produktion, und man hat mit dieser Theorie des sozialen Wandels diese Politikökonomie der Konsumptionssteigerung in den USA und der Übertragung der eigenen Krise, hat er gesagt in Bretton Woods, die Übertragung der eigenen Krise auf den Nachbarn zu machen. Das war die Theorie des sozialen Wandels. Und diese Übertragung der Krise auf den Nachbarn, dass man jetzt sagen konnte, zum Beispiel, dass in Zentralamerika oder in Brasilien oder in Argentinien, darum ging es ja vor allen Dingen für die USA, eine Verschuldung einsetzt, eben weil die USA ihre Krise dorthin übertragen haben, die nur zu überwinden ist durch den Zwang zur Produktion und zur Senkung des Konsums trotz Massenelend. Das ist die Theorie der Modernisierung, Positivismus. Diese Theorie beruht darauf, dass es einen schrittweisen Fortschritt technischer Naturbeherrschung gibt, Steigerung der Produktion bis zur Konsumgesellschaft. Und dann gibt es sogar eine Gesellschaft, eine Nachkonsumgesellschaft. Da sind alle Bedürfnisse befriedigt. Und dann sagt der Begründer dieser Theorie, die Theorie gewesen ist der Weltbank. Das ist nicht irgendeine Theorie, sondern das ist praktisch gemacht worden durch die Weltbank zwischen 1944 und 1973. Dann sagt diese Theorie, also nachdem in den USA alle Bedürfnisse befriedigt sind, was machen die US-Amerikanerinnen und Amerikaner? Sie machen Babys, Babyboomer. Es breitet sich eine unendliche Langeweile aus. Man weiß gar nicht mehr die Sinnkrise, man weiß gar nicht mehr, wofür man lebt. Und weil man überhaupt gar nicht mehr weiß, wozu man eigentlich da ist, führt man einen Atomkrieg. Das sage jetzt nicht ich, sondern das kann man dort nachlesen. Der Atomkrieg ist eigentlich das, was von der Postkonsumgesellschaft, was darüber hinausgeht, und hat den großen Vorteil, wenn die Welt kaputt ist, kann man wieder von vorne anfangen. Mit der Modernisierung. Das heißt Modernisierungstheorie. In diesem Sinne ist die Modernisierungstheorie die Übertragung einer Krise auf andere Gesellschaften mit einem Zwang, ein ohnehin bestehendes Elend noch tiefer zu machen, was nur dazu führen kann, was man ab 1960 eine Modernisierungsdiktatur nannte. Klassisch Brasilien ab 1964, klassisch Indonesien ab 1966, mit diktatorischen Mitteln den Zwang zur Modernisierung, zur Produktivitätssteigerung und zum Massensterben durchzusetzen. Das ist Positivismus, praktisch. Wohlfahrtsstaat das eine, dies das andere. Man kann sich gut vorstellen, dass als Horkheimer und Adorno die Dialektik der Aufklärung geschrieben haben und sie diese Zusammenhänge so nicht genau hatten, aber doch schon ungefähr wussten, dass die Dinge in die Richtung, Horkheimer hat das nachher genannt, einer verwalteten Welt gehen, in der es Unfreiheit nicht gibt und den Wohlstand der Nationen nicht gibt, in der es Unfreiheit gibt und Freiheit eben nicht, keine Gerechtigkeit und den Wohlstand der Nationen schon gar nicht. Und dass dies eine Theorie ist, die, weil sie Gewalt impliziert, Gewalt verdrängt. Und dies eben in Deutschland die Gewalt des Nationalsozialismus. Und das ist jetzt der letzte oder vorletzte Punkt, ich gucke mal auf die Uhr, den ich vorzutragen hätte. Es gab 1961 den sogenannten Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Das ist etwas hier. Und das war eine ganz merkwürdige Veranstaltung in Tübingen. Und zwar war der Hauptreferent Karl Raimund Popper, ein österreichischer Jude, der vor dem Nationalsozialismus geflohen ist, nach Australien, Neuseeland, nachher nach England, an die London School of Economics geholt wurde durch den Vordenker des Neoliberalismus Hayek. Und auf der anderen Seite ein deutscher Jude, der den Nationalsozialismus überlebt hat, in New York und in Kalifornien. Und die beiden trafen da aufeinander und sprachen, diskutieren den Positivismus. Und zwar beide mit dem Anspruch, Kritiker zu sein. Der eine kritischer Rationalist und der andere kritischer Theoretiker. Bei dem, was ich jetzt kurz vortrage, entsteht bei Ihnen mit Sicherheit die Frage, die Ralf Dahrendorf damals gestellt hat, der damalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Ratlosigkeit. Das Ganze, die ganze Veranstaltung hatte mit der Forschungslogik, der Forschungspraxis der Soziologie so überhaupt gar nichts zu tun. Mit solchen Fragen, wie die dort diskutiert wurden zwischen den beiden, hat sich überhaupt kein Soziologe beschäftigt, mit sozialphilosophischen Fragen. Man hat Tatsachenforschung betrieben und hat nicht weiter nachgedacht. Und in Deutschland insbesondere hat man nicht nachgedacht, weil beim ersten Soziologentag 1946 in Frankfurt der damalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft, Herr Leopold von Wiese, gesagt hat über den Nationalsozialismus. Das ist ein metaphysisches Geheimnis, darüber muss man schweigen. Und dann hat man sich ans Forschen gemacht, an die Industriesoziologie und an die Familiensoziologie, an die Dorfsoziologie, alles, was in bester Tradition des Nationalsozialismus stand. Aber den hat man mal völlig vergessen. Und nun tauchen da mit einmal zwei Juden auf, aus dem Exil, und reden über irgendwas, was den deutschen Soziologen völlig abhanden gekommen ist. Eigentlich reden sie darüber, jedenfalls was Adorno betrifft, was ich eingangs vorgelesen habe, über eine Logik, die in die Barbarei geführt hat. Aber davon ist überhaupt kein Wort zu lesen. Die beiden sind ja zivilisiert, freundlich und Großbürger. Also Popper beginnt und erklärt, warum er kritischer Rationalist ist. Und kein Positivist, darauf legt er viel Wert. Unter Positivismus versteht er einen Positivismus, der des Versuchs, Tatsachen zu erforschen, ohne Begriffe, ohne Theorien und ohne subjektive Zutat. Der Wiener Kreis der 20er Jahre, der versucht hat, Protokollsätze zu formulieren, in denen keine subjektive Zutat ist, was natürlich gescheitert ist. Aber die Vordenker Hans Reichenbach und Rudolf Carnap waren zu der Zeit außerordentlich einflussreich. Herr Wittgenstein gehörte nicht ganz dazu, aber passt schon irgendwie. Und man hat versucht zu sagen, also es muss doch eine Erforschung der Wahrheit als Tatsachenerforschung geben. Und da wir den Tatsachen nicht mit Subjektivität, das ist ja nur subjektiv, sondern mit Objektivität und ohne Theorien und ohne Begriffe gegenüberstehen, versuchen wir dies mit Protokollsätzen. Und wenn das gelingen würde, Sätze zu formulieren, in denen unmittelbar Sachverhalte als Tatsachen gegeben sind, dann könnte man über Induktion allgemeine Theorien aufstellen und über Verifikation dann diese Theorien bestätigen. Und dann kommt Popper und sagt, das ist alles Unsinn. Eine Erkenntnisutopie, aber auch nicht mehr. Der kritische Rationalismus von Popper besteht vor allen Dingen darin, dass er sagt, es gibt keine Tatsachen, über die man nicht weiß, durch Begriffe, durch Theorien. Er nennt das Hypothesen, Versuch und Irrtum. Man stellt anfangs eine Hypothese auf. Dann deduziert man aus einer allgemeinen Theorie, die nichts ist als eine bloße Hypothese, Sätze, die man mit den Sachverhalten konfrontieren kann. Und ob man die Sachverhalte erkannt hat oder nicht, merkt man daran, dass man sie beherrscht. Das heißt, es geht hier um Deduktion und Falsifikation und nicht um Induktion und Verifikation. Das Ziel der ganzen Geschichte ist eine Theoriebildung, in der sich Menschen und Lebewesen, und er sagt, das machen alle Lebewesen, es gibt eine feste Formulierung bei ihm, taucht dauernd auf, von der Amöbe bis Einstein machen das alle Lebewesen, mit Versuch und Irrtum sich intelligent anzupassen an die Außenwelt, um das eigene Überleben zu sichern. Und dazu erinnert er an Charles Darwins Evolutionstheorie, die natürliche Selektion. Wer es nicht schafft, sich anzupassen, geht unter. Es ist also eine Theorie einer am Ende völlig konformistischen Gesellschaft, in der freiwilliger Konformismus herrscht, sagt sein Kollege an der London School, Herr Friedrich August von Hayek. Adorno hält das Co-Referat und das Co-Referat besteht nicht darin, dass er jetzt sagt, was kritische Theorie ist, sondern dass er sagt, das, was der kritische Rationalismus macht, ist das, was ich vorführen möchte. Wenn der kritische Rationalismus sagt, er geht von Hypothesen als Voraussetzungen aus und die Kritik des Positivismus besteht in Deduktion und Falsifikation, dann besteht die dialektische Theorie der Gesellschaft, so wie sie sich auch nennt, darin, hinter diese Voraussetzung zurückzufragen, um sie genetisch als Setzung aufzuklären und zweitens aufzuklären, die Fetischisierung dieser vorausgesetzten Dinge auf Tatsachen. Man kennt das bei Herrn Marx, die Genesis der Geldform, der Fetischcharakter der Ware. Man kennt das seit Platon, Politeia, weiß ich auswendig, 511 A bis E. Da kann man das nachlesen, was ist Dialektik. Dieses Zurückgehen hinter unbewusst gesetzte und nicht weiter gerechtfertigte Voraussetzung. Das heißt, die kritische Theorie ist Positivismuskritik hier als Metakritik des Positivismus, als Kritik des kritischen Rationalismus und Material eine Kritik einer konformistischen, das heißt autoritären Gesellschaft, autoritärer Charaktere, eine Kritik der Barbarei. Vermittelt durch Theoriekritik wird die Realität kritisiert. Ideologiekritik kann man bei Max Horkheimer auch nachlesen, im autoritären Staat und sonst auch immer wieder. Das ist der Sinn dessen, dass die kritische Theoriekritik macht, nicht um zu zeigen, dass die kritische Theorie überlegen ist, sondern mittels Theoriekritik die Realität zu kritisieren. So wie Herr Marx, sagt Horkheimer, völlig treffend, durch Kritik von Adam Smith und David Ricardo die kapitalistische bürgerliche Ökonomie kritisiert. Deshalb hat Marx die Theorien über den Mehrwert geschrieben und ähnliches. Und so ähnlich ist es bei Hegel auch. Die Wissenschaft der Logik ist eine Kritik der Philosophie im Interesse einer Verwirklichung der Vernunft. Deshalb endet die Wissenschaft der Logik auch mit der altehrwürdigen Utopie des Agathon aus der griechischen, hellenischen Philosophie, also das gute Leben, die Verwirklichung des Guten, die Verwirklichung der Vernunft. Insofern hat man dieser Debatte, diesem Positivismusstreit überhaupt nicht angesehen und Herr Dahrendorf als sicher einer der herausragenden Sozialwissenschaftler seiner Zeit, neben Habermas, hat das auch nicht gesehen. Das hat man im Abstand von Jahrzehnten gesehen, worum das eigentlich geht. Nämlich eine Positivismuskritik als Kritik der Barbarei und der Verdrängung der Barbarei. Das, was ich eingangs vorgelesen habe von Hundrich. Nun habe ich im Vorgespräch vorhin daraufhin gefragt, ob ich damit aufhören soll. Weil jetzt sind wir ja erst bei 1961 und nicht bei 2022. Das heißt, diese Art von Positivismus hat man theoretisch und praktisch bis zur Weltwirtschaftskrise von 1971-81. Und da endet die Idee von New Deal. Und da endet die Idee einer politischen Technokratie. Und da endet die Idee der Modernisierung, eines Fortschritts. Da endet überhaupt die Idee eines Fortschritts. Und da tritt an die Stelle dessen das, was dieses ganze zweckrationale Universum voraussetzt, nämlich dass man das Ganze nicht überschreiten kann und dass es deshalb das Irrationale ist. Und das ist das Dogma des Neoliberalismus und der entsprechenden Sozialwissenschaften. Man fängt an, nicht mehr nach der Gesellschaft zu fragen und es gibt nicht mehr die großen Theoriedebatten. Nicht mehr die Technokratiedebatte, Positivismus, nicht mehr Habermas-Luhmann-Streit, nicht mehr die Hermeneutik-Debatte, nicht mehr die Debatte über Universalpragmatik. Das sind alles die großen Debatten zwischen 1960, 61 und 1970, 1975. Und danach gibt es keine Theoriedebatten mehr, weil man kann keine Idee überhaupt, die Vorstellung, dass man die Gesellschaft als Ganze erkennen kann. Klassisch ausgesprochen mit Goethe, was die Welt im Innersten zusammenhält, hält man für unerkennbar. Und das macht den Neoliberalismus aus. Das heißt, es geht hier nur noch um die Freisetzung von Gewaltverhältnissen in pazifizierter Form durch Wettbewerb. Praktischer Sozialdarwinismus wird dort auch so beschrieben. Und es geht dann darum, was Popper eigentlich auch gesagt hat bei seinem kritischen Rationalismus, dass man sich im Versuch und Irrtum in der natürlichen Selektion an die Umwelt anpasst und freiwilligen Konformismus übt, dessen man sich nicht bewusst ist, weshalb diese Gesellschaft zunehmend individualisiert wird. Das ist paradox und wahrscheinlich so unmittelbar auch gar nicht begreiflich. Es gibt ein schönes Buch, in dem das ausgedrückt wird, ausgedrückt, aber nicht reflektiert. Ulrich Beck schreibt 1986 oder publiziert die Risikogesellschaft. Und dieses Buch hat drei Teile, also es geht unter anderem um die Naturbeherrschung und dann am Vorabend, wo das Buch dann publiziert wird, explodiert Tschernobyl. Und dann macht er noch ein Vorwort raus, um die Aktualität seines Buches nochmal besonders deutlich zu machen. Und im zweiten Teil geht es um das Individuum. Was wird aus dem Individuum in dieser Zeit des Neoliberalismus? Alles wird individualisiert und alles wird standardisiert, das heißt konformistisch. Und die Individuen, so wie Beck sie beschreibt, nicht aufklärt, glauben Individuen zu sein, weil sie sich als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr wissen und weil sie ihren gesellschaftlichen Zusammenhang nicht mehr wissen. Und genau deshalb, weil sie diesen Zusammenhang nicht mehr wissen, sind sie nur noch Personifikationen der Verhältnisse. Und genau deshalb, weil sie den Zusammenhang nicht mehr wissen, glauben sie, Individuen zu sein, ohne welche zu sein. Es ist der absolute Schein. Und da beginnt dann in der Soziologie die Abkehr vom positivistischen Rationalismus und die Hinwendung zur Geisteswissenschaft, Soziologie als Kulturwissenschaft und bei Ulrich Beck, das ist der Vordenker, zur Erforschung des Individuums durch Biografieforschung, alles klassisch 19. Jahrhundert. Die Tradition, die dahinter ist, habe ich vorhin benannt und ich müsste eigentlich einen zweiten Vortrag halten, weil das ein anderes Thema ist, weil man es auch parallel nicht machen kann. Jedenfalls ist mir nicht eingefallen. Die Idee, die dahinter steckt, ist die Idee der Gegenaufklärung, des Gegenrationalismus, der Vordenker des Neoliberalismus nennt das des Antirationalismus und des freiwilligen Konformismus von Einzelnen. Es ist die Idee der Gegenaufklärung von 1814, des Wiener Kongresses. Und diese Idee führte 1814 dazu, gegen die Aufklärung, die Gegenaufklärung, gegen die Revolution, das Ancien Regime zu setzen und die Apologie zu machen, gewissermaßen von der Welt, an der man sowieso nichts ändern kann, der man sich nur anpassen kann und die man hinzunehmen hat, als ein organisches Ganzes von organischen, ich habe es ja vorhin gesagt, alles organisch. Darauf beruft sich der Neoliberalismus und darauf beruft sich nachher auch die Sozialwissenschaft als Kulturwissenschaft. Als diese historische Schule folgenreich wird, wird sie in Deutschland folgenreich in der Rechtswissenschaft. In der Sozialphilosophie wird sie folgenreich als Geisteswissenschaft. Am Ende des 19. Jahrhunderts, Wilhelm Dilthey, der Vordenker der Geisteswissenschaft, schreibt eine Kritik der historischen Vernunft, dass es ein Irrglaube ist, dass Vernunft in der Geschichte und in der Gesellschaft herrsche, so wie man es bei Hegel nachlesen kann und wie es bei Marx auch nachhallt. Eine Kritik der historischen Vernunft, eine Abkehr von der Vernunft überhaupt, sodass es nur darauf ankommt, nicht eine Vernunftmoral zu konstruieren, wie Kant das gemacht hat, sondern subjektiven Sinn zu verstehen. Verstehen gegen Erklären. Der eine Positivismus gegen den anderen. Der naturwissenschaftliche Positivismus von Kant gegen diesen geisteswissenschaftlichen. Und es geht darum, um etwas, was zutiefst inhuman ist. Die Annahme, dass ich den anderen Menschen nur verstehe, wenn ich den Sinn, dem dieser andere Mensch folgt, in diesem Sinn mit ihm identisch, das heißt konform bin. Das Ganze zur Ganzheit gemacht ist eine konformistische Gemeinschaft von Volksgenossen. Es geht hier nicht mehr um Gesellschaft, sondern um Gemeinschaft und um diesen Konformismus. Und wer diesem Konformismus nicht folgt und draußen steht, ist als Feindgesetz zu liquidieren. Man kann sich gut vorstellen, dass der Nationalsozialismus daran hat anschließen können. Und die Soziologie, die nach 1980, nach der Soziologie in der Tradition Kants sich durchsetzt und bis heute durchgesetzt hat, ist eine eher geisteswissenschaftliche Soziologie als Kulturwissenschaft. Wenn man noch mal guckt, ich glaube, der letzte Deutsche Soziologentag, Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie war 2010 in Frankfurt. Wenn man das dort nachguckt, kann man gut sehen, wie sich das durchgesetzt hat. Die Soziologie nicht mehr als rationale, technokratische Theorie einer positivistischen Gesellschaft, sondern einer irrationalen Gemeinschaft als Kulturwissenschaft, Biografieforschung, Sinnverstehen, Oral History, Hermeneutik, all das sind die Dinge, um die es jetzt geht. Die verschiedensten Formen qualitativer Sozialforschung, das ist eigentlich das, was dominiert, was im Geist der Zeit ist. Es gibt natürlich auch anderes, aber im Geist der Zeit ist dies. Und das ist eine Soziologie, für die noch mehr gilt als für die Soziologie des klassischen Positivismus, dass es nicht nur eine gesellschaftlich irrationale ist, sondern Adorno hat mal gesagt, es ist das Schreckbild einer Menschheit ohne Erinnerung. Das ist eine Kollektivpathologie. Wer sich nicht erinnern kann, weiß nicht, wer er sie ist. Und diese Erinnerungslosigkeit, also dieser gesellschaftliche und geschichtliche Irrationalismus, ein Individualismus, der auf die Individualität pocht, deshalb weil dort Individualität nicht zu haben ist, das ist eigentlich das, was den Zeitgeist ausmacht, weshalb dann an die Stelle der Invisible Hand und des technokratischen Staates von New Deal der Wettbewerb tritt. Und zwar ausdrücklich mit der Begründung der neoliberalen Ökonomen, der Wettbewerb als Übersetzung des Darwinismus, der Lehre von Darwin in Darwinismus. Darwin war ja noch ein großer Aufklärer. Darwinismus ist es nicht. Da geht es nur noch darum, um in der Terminologie der Neoliberalen, um Sieg oder Niederlage, um Überleben oder Untergang. Und deshalb können die Neoliberalen laut Hayek mit der Idee sozialer Gerechtigkeit überhaupt nichts anfangen und mit der Vorstellung, dass es in irgendeiner Form eine Solidarität gibt mit den Verdammten dieser Erde eben auch nicht. Zusammengefasst, wenn man über soziologischen Positivismus redet, insbesondere mit dem, was ich hier noch etwas als Nachtrag gemacht habe, hat man es eigentlich mit zwei Richtungen zu tun. Nämlich erstens mit einem eher naturwissenschaftlichen und eher geisteswissenschaftlichen Positivismus. Der naturwissenschaftliche entspricht eher Gesellschaften wie denen der USA, in denen die bürgerliche Revolution in Restauration übergegangen ist. Der geisteswissenschaftliche Positivismus entspricht ungefähr dem, was Karl Marx mal gesagt hat, 1844. Die Deutschen befanden sich nur einmal in der Verwandtschaft oder in der Nähe der Freiheit am Tag ihrer Beerdigung. Das trifft es eigentlich sehr gut. Also als Land der Gegenrevolution und der Restauration, der Gegenaufklärung, weshalb dann daraus dieser Neoliberalismus hervorgeht und diese geisteswissenschaftliche Soziologie. Gewalt beinhalten beide durch die Erinnerungslosigkeit. Das eine ist auf rationalisierte, das andere auf irrationale Weise. Aber das muss man halt im Kopf haben. Wenn man Soziologie studiert, hat man es mit einer Wissenschaft zu tun, die eine ziemlich trübe ist, aber das ist wahrscheinlich bei jeder Wissenschaft so. Ich danke fürs Zuhören.